Wie sieht das zeittechnisch aus? Können wir die Scheißstadt noch ein bisschen mit unserem Lärm belästigen? Ja, gut. Zwei machen. Zwei. Dann spielen wir ein Medley aus 95 Stücken jetzt. Das dauert 11 Stunden. Das nächste Lied heißt Mauer. Was? Mauer und. Wir spielen noch Mauer und Zensor. Mauer, das widmen wir heute mal der Stadtmauer, die hier ja bestimmt auch irgendwo ist. Ne? Aber Mauern kennen wir alle. Da könnt ihr alle mittanzen oder lachen oder feiern. Und vielleicht ein bisschen den Vollmond angucken. Aus einer anderen Welt kommst du in mein Leben rein. Ein Diamant, der die Hölle aufreißt. Ein Diamant, ungeschliffen, ja. Wie der Urknall das Leben bringt, pumpst du Blut durch mein Herz. Vision, die falsche Lebensscheinillusion, die so wirklich sein. Krankheit. Da ist sowas wie Liebe, da ist sowas wie Einsamkeit. Jeden Tag, wenn du vorübergehst, ist es Warten dann vorbei. Doch die Uhr zieht sich vom Neuen ab und der Countdown läuft. Die Mauer, die dazwischen steht, ich kann sie gar nicht sehen. Sie besteht wohl aus den Welten, die zwischen uns stehen. So was wie Liebe, da ist so was wie Einsamkeit. Es ist so was wie Liebe, es ist so was wie Einsamkeit. Es ist so was wie ein Fluch, es ist nur was wie ein Fluch. Es ist nur was wie ein Fluch und es bleibt nur was, der Scheiß Fluch.